Schönen guten Abend auch von mir. Lars Sternisch mein Name. Erstmal danke an Veit für den auch für mich sehr informativen Vortrag. Kurz was zu meiner Person. Ich arbeite bei, komme im weitesten Sinne aus der Linken, arbeite seit 3 Jahren in verschiedenen Organisationen mit, die sich explizit solidarisieren und beschäftigen mit den demokratischen zivilgesellschaftlichen Umwälzungen in der arabischen Welt. Unter anderem die Organisation Adopt the Revolution heißt sie, ist eine Organisation aus Berlin, die organisiert Hilfe für die Zivilgesellschaft in Syrien, sammeln Gelder, die gehen an lokale Komitees in Syrien, da können die Leute damit Laptops kaufen, Kameras, um zu dokumentieren, bauen Schulen auf und so weiter. Ja, also so ein Ansatz von zivilgesellschaftlicher Solidarität. Bei Syrian Freedom arbeite ich auch mit, das ist eine Organisation, die hat nochmal einen weiteren Rahmen, die sagt, in den aktuellen Auseinandersetzungen, die es in Syrien und im Nahen Osten gibt, kann es nicht mehr nur Sinn der Sache sein, zivilgesellschaftliche Initiativen zu unterstützen, die in der vorherrschenden gewaltsamen Auseinandersetzung einfach untergehen, sondern man müsste quasi auch Solidarität organisieren für Leute, die sich dort mit Gewalt verteidigen gegen das Assad-Regime und wie auch gegen die Dschihadisten, also die kämpfenden Islamisten. Und ich arbeite mit bei einer Organisation, die hier in Freiburg sehr stark vertreten ist, vielleicht hat es von euch schon mal jemand gehört, die Barada Syrienhilfe. Das ist eine Organisation, die von Freiburger Studierenden organisiert wird, Exilsyrer, syrische Christen und die eine humanitäre Hilfe für die Gebiete in Syrien organisieren, die von jeder humanitären Hilfe abgeschnitten sind seit Jahren, weil da seit Jahren keine der großen Hilfsorganisationen mehr Zugriff drauf hat, schlicht und einfach, weil das Assad-Regime es den Vereinten Nationen verbietet. Ja, ich dachte, ich werde meinen Vortrag immer so ein wenig assoziieren. Ich hange mich an so Bildern entlang und ich habe die Uhr im Blick, ihr habt die Uhr im Blick und ich hoffe, ich weiß nicht. Gut, hier seht ihr das ja schon ein Bild. Es ist im Juli 2011 gemacht worden in Hama, das ist eine Stadt in Zentralsyrien. Und es steht für den einen Pol der Geschehnisse im Nahen Osten, die wir in den vergangenen drei bis vier Jahren beobachten konnten. Es ist war meines Wissens die größte zentrale Demonstration gegen das Assad-Regime, die es in Syrien gab, ungefähr, man kann sagen, 3 bis 4 Monate nach Beginn der ersten Proteste in Syrien, in dieser Stadt Hama. Das ist eine Stadt, die hat, ich glaube, zwischen 500 und 600.000 Einwohner. Und in dieser Stadt haben ungefähr 500.000 Menschen demonstriert und haben gerufen, das Volk fordert den Sturz des Regimes. Das sind Ausmaße, das kann man sich für mitteleuropäische Verhältnisse sehr, sehr schwer vorstellen, dass so eine Massenmobilisierung stattfindet. Hama insofern auch interessant, weil Hama eine sehr traurige Geschichte hat. Im Jahr 1982 gab es in Hama einen gewaltsamen Aufstand der Muslimbrüder, die vorher auch schon erwähnt wurden in dem Vortrag. Und der Vater des jetzigen Präsidenten, Hafiz al-Assad, hat diesen Aufstand mit brutaler militärischer Gewalt niederschlagen lassen und es sind innerhalb von wenigen Tagen und Wochen zwischen 20.000 und 30.000 Menschen gestorben in Hama. Und diese blutige Geschichte erklärt wohl auch mit, warum es so eine große Mobilisierung in der Stadt gegen das Regime gab. Dieses Ereignis ist insofern auch interessant, weil wenn man an den arabischen Frühling denkt, dann denken die meisten wahrscheinlich an Ägypten, oder? Man denkt an den Tahrirplatz, zentraler Platz, da gehen Hunderttausende, über eine Million Menschen drauf, da gucken alle Fernsehkameras drauf, ja, jeder weiß, wenn er das Zentrum der Revolution sehen will, geht auf den Tahrirplatz. Ja? Das Problem in Syrien ist, dass der Aufstand dort anders verlaufen ist. Assad hat, als er gesehen hat, was in Tunesien passiert und was in Jemen passiert und was in Ägypten passiert, gesagt, sowas kann in Syrien gar nicht passieren. Im Hinterkopf hat er gehabt, ich werde dafür sorgen, dass sowas nicht passiert. Es gab auch in Syrien Versuche, einen zentralen Platz, der heißt auch Tahrirplatz, in Damaskus zu besetzen. Das wurde von vornherein verhindert. Also mit Militär wurde die ganze Stadt, der ganze Stadtplan hermetisch abgeriegelt. Und dadurch, dass sich da, sagen wir mal, die Bewegung keinen so zentralen Ort schaffen konnte, wie jetzt zum Beispiel in Ägypten, ist die Bewegung in Syrien eine sehr dezentrale. Das führt dazu, dass sie auch politisch und ideologisch sehr vielfältig ist. Das werden wir auch noch in einem späteren Zusammenhang kennenlernen. Aber in dem Zusammenhang bemerkenswert, dass es doch gelingt, an einem einzigen Ort so viele Menschen zu mobilisieren. Gut, jetzt hatten wir gesagt, es gäbe jemand, der drücken würde. Ja, wunderbar, genau. Das ist das andere Extrem. Ich glaube, es ist schon ein wenig verpixelt, aber man kann eigentlich auch froh sein. Das ist ein Bild, das aktuell gemacht wurde, Juni 2014. Nicht in Syrien, sondern in Mosul, im Irak. Und es zeigt eigentlich das andere Extrem der Geschehnisse, was man in den letzten Jahren beobachten konnte. Hier richten, ihr seht es an der Fahne, richten, das ist die Fahne der ISIS-Miliz, richten ISIS-Kämpfer. Das Ereignis ist mittlerweile durch Human Rights Watch auch verifiziert. Es gibt Satellitenbilder. Also das hat tatsächlich stattgefunden. Das ist nicht nur eine Show. Da haben ISIS-Milizen hunderte gefangene irakische Soldaten hingerichtet in Massenhinrichtungen. Alles Soldaten, die Teil des schiitischen Teils des Islam sind. Ja? ISIS ist eine dezidiert sunnitische Miliz, das sind schiitische Soldaten. Also, das sind die Extreme, zwischen denen man sich eigentlich im Nahen Osten bewegt in den letzten Jahren. Es gibt einerseits Momente von ganz starker basisdemokratischer, zivilgesellschaftlicher Mobilisierung, Forderungen nach Freiheit, nach Demokratie, nach Würde, nach Gleichberechtigung. Gleichzeitig gibt es aber auch Momente von völlig entgrenzter Gewalt. Ja? Oder, ich verwende auch gerne den Begriff, den Fall vorwendet hat, Barbarei. Ja? Das muss man schon so sagen. Das ist, glaube ich, der passende Begriff dafür, wenn man sowas sieht, wie man hier auf dem Bild erkennen kann. Gut. Überlege mir gerade, ob es irgendwie einen passenden Kniff gibt, wie ich das. Gut, ich bin Lehrer. Ja. Damit ist man natürlich gefangen in bestimmten Denkweisen und ich habe mir natürlich eine Leitfrage überlegt für meinen Vortrag. Und die lautet: ISIS, islamischer Staat in Irak und Syrien, ein Staat mit Zukunft. Ne? Also ist diese Idee eines islamischen Staats, diese Gruppe einen islamischen Staat errichtet auf dem Gebiet dieser beiden Staaten, ist das realistisch? Ja? Also oder ein Hirngespinst irgendeiner Miliz? Dazu kann man sagen, wir haben zumindest den richtigen Zeitpunkt für diese Veranstaltung gewählt, weil seit gestern gibt es ja das Kalifat. Der Führer der ISIS-Miliz, Abu Bakr al-Baghdadi, ist jetzt der Führer aller Gläubigen. Ja? Es gibt einen islamischen Staat. Und er hat gesagt, was jeder Muslim auf der Welt hätte die Pflicht, sich für diesen Staat einzusetzen und sich ihm unterzuordnen. Ich habe meinen Vortrag in drei Teile gegliedert. Vorgeschichte, wie ist die aktuelle Entwicklung und was sind mögliche Perspektiven der Entwicklung? Was würde man vielleicht, wie kann man mit dieser Krise umgehen? Wie kann man sie produktiv lösen? Was kann passieren? Da sind wir sehr stark im Spekulativen und ich denke, das ist schon eine Sache, da wird meine Diskussion nachher darauf zurückkommen. Gut, bei der Vorgeschichte fängt man am besten im Jahr 2003 an, und zwar stürzt da die US-geführte Koalition der Willigen im Irak Saddam Hussein. Hier das Bild, die Medien wirksam, die große Saddam-Statue im Zentrum von Bagdad gestürzt wird, und im Prinzip beginnt damit die Geschichte von ISIS. Wenn man heute von ISIS spricht, dann muss man sagen, hier bei den Ereignissen, da liegen mit die Wurzeln von dieser Bewegung, denn gegen diesen Sturz von Saddam, das ist eine Sache, die viele werden sich erinnern, das geht ja relativ schnell, innerhalb von wenigen Wochen, George Bush landet auf einem Flugzeugträger, sagt, Mission accomplished, ja, die Sache ist gelaufen, war sie aber nicht, weil wir nach wenigen Wochen, nach wenigen Monaten von relativer Ruhe entwickelt sich so eine Widerstandsbewegung gegen die amerikanische Besatzung. Ich verwende den Begriff Widerstand. Ich verbinde damit eigentlich was Positives. Möchte ich in dem Zusammenhang eigentlich nicht haben, die Konnotation, aber mir fällt auch kein anderer schöner Begriff dafür ein. Ja. Gut, also dieser Widerstand gegen die amerikanische Besatzung, der speist sich aus zwei verschiedenen Quellen und er konzentriert sich vor allem auf eine Region im Irak, Und zwar ist das, das sogenannte sunnitische Dreieck. Hier zwischen den Städten, man sieht es oben Tikrit, das ist die Geburtsstadt von Saddam Hussein, Ramadi links unten und dann Bagdad bzw. Fallujah. Das sind die Teile des Iraks, in denen besonders viele irakische Bürger leben, die der sunnitischen Glaubensrichtung des Islam angehören. Ich sage jetzt mal nichts Grundsätzliches zu dem Unterschied Sunniten und Schiiten, das wird wahrscheinlich jeder irgendwann schon mal gehört haben. Zur Bevölkerungszusammensetzung im Irak muss man wissen, ungefähr 50-60% der Bevölkerung sind Schiiten. Saddam Hussein war selber ein Sunnit und die Baath-Partei wurde dominiert von Sunniten. Also im Irak hat über Jahrzehnte hinweg eine sunnitische Minderheit über eine schiitische Mehrheit geherrscht. Ja? Nachdem die Amerikaner Saddam gestürzt haben, entlassen sie ganz viele der Leute, die vorher an Schaltstellen im Staat waren und die zu den Sunniten gehört haben, in der Armee und so weiter, entlassen sie aus dem Staatsapparat. Und diese Leute, die quasi der Baath-Partei ihre Freunde verdanken oder man kann auch einfach sagen, ihren Lebensunterhalt oder ihre Bedeutung im Leben, die organisieren einerseits Widerstand gegen die Amerikaner, das sind dann ehemalige Geheimpolizei, ehemalige Armeeoffiziere und so weiter, ja, ehemalige Staatsbeamte. Und es gibt dann aber auch eine zweite Quelle für diesen Widerstand gegen die Amerikaner und das ist tatsächlich dann der Islamismus, Dschihadismus, das ist Al-Qaida. Al-Qaida, zwei, drei Jahre nach dem 11. September, ja, also noch auf dem Höhepunkt ihrer Wirkungsmacht, schaltet sich in diesen Konflikt ein und sagt, wunderbar, wir müssen gar nicht mehr uns irgendwie in die Zentren der Ungläubigen irgendwie reinschmuggeln, die kommen ja zu uns, also wird der Irak ein Honigtopf für jeden Al-Qaida-Kämpfer, der irgendwie mal den Wunsch hat, den Ungläubigen im Kampf zu begegnen. Ja? Ganz viele Dschihadisten gehen jetzt in den Irak mit dem Ziel, gegen die amerikanischen Besatzungstruppen dort zu kämpfen. Im Irak wird Al-Qaida von dieser sympathischen Person hier präsentiert. Das heißt Abu Musab al-Zarqawi, der Gründer der Organisation ISI, Islamischer Staat im Irak. Die wird 2005 gegründet aus verschiedenen Gruppen, die alle Al-Qaida zugeneigt sind. Und Zarqawi ist der Anführer dieser Gruppe. Ja? Der sagt, nachdem sie sich vereinigt haben zu ISI, wir gehören zu Al-Qaida. Ja? Wir unterstehen Osama Bin Laden. Und das Interessante ist aber, dass Bin Laden erstmal und Al-Qaida, die sind zurückhaltend. Ja? Die sagen, denken wir mal drüber nach. Das dauert ungefähr ein Jahr, bis die sagen, okay, das ist tatsächlich, ist so wie McDonald's, so Franchise-mäßig. Ja, okay, das ist unsere Filiale in Iran. Ja? So, wir akzeptieren das. Und der Grund dafür, dass, sagen wir mal, international Al-Qaida erstmal skeptisch gegenüber Zarqawi ist, dass es da tatsächlich ideologische Unterschiede gibt. Al-Qaida hat zu dem Zeitpunkt die Ideologie, tatsächlich gegen die Ungläubigen zu kämpfen, gegen die Westler, Kreuzritter, wie sie sagen, ja, gegen die wird gekämpft. Und der Gedanke ist, man provoziert eine übermäßige Gegenreaktion und schafft es damit quasi die muslimische Welt hinter sich zu einen. Das ist der Gedanke, den Osama Bin Laden hat. Zarqawi ist ein wenig durchgeknallter. Ja? Der sagt nämlich, bevor wir uns jetzt, also wir müssen uns natürlich auch gegen die Ungläubigen wenden, aber wir müssen jetzt quasi auch die faulen Äpfel in unserem eigenen Korb aussortieren. Ja? Und er richtet sich, er hat eine ganz dezidiert anti-schiitische Stoßrichtung. Ja? Also er sagt, wir müssen nicht nur kämpfen gegen amerikanische Soldaten, sondern wir müssen auch gegen die Schiiten kämpfen. Ja? Weil sie sind Heretiker, sie sind von der reinen Lehre des Glaubens abgewichen und das ist zu verurteilen. Gut, können eins weiter. Ja, Zarqawi macht dann genau das, was man von so einem Typ wie ihm erwarten würde. Also er organisiert Selbstmordattentate gegen das Hauptquartier der Vereinten Nationen, tötet Sergio de Mello, Repräsentant der UN im Irak, er kidnappt Leute, die für die Besatzungsmacht arbeiten, LKW-Fahrer und so weiter. richtet sie vor laufender Kamera hin, das macht er persönlich, das ist Teil seines Berufs. Er organisiert Anschläge, Selbstmordanschläge, Angriffe gegen die Besatzungstruppen und gegen jeden, der kollaboriert. Und er setzt seine antischiitische Politik in die Tat um und greift ganz gezielt Heiligtümer der Schiiten an. Die haben diverse Heiligtümer im Irak und dann in Kerbala, das sind wichtige Schreine, die greift er direkt an. Und er hat keinen Skrupel, auf Selbstmordattentäter in schiitische Prozessionen reinzuschicken, ja, wo zehntausende Leute in eine Prozession durch die Stadt ziehen. Er hat keinen Skrupel, auch da Leute hinzuschicken, die sich in die Luft sprengen. Und das führt dazu, dass sagen wir mal, die zwischenkonfessionellen Spannungen im Irak ganz stark ansteigen. Die Amerikaner überlegen sich jetzt, wie können sie damit umgehen. Ja? Bush ist mit der Zeit auch nicht mehr so ganz glücklich mit dem Problem, was er sich da geschaffen hat, ja, weil es sterben natürlich jetzt auch ständig irakische Soldaten, man findet keine Massenvernichtungswaffen und alles ist irgendwie so, ja, es läuft nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Jetzt 2007, ein Jahr bevor seine Amtszeit endet, macht er jetzt nochmal einen Versuch und sagt, okay, wir müssen jetzt nochmal versuchen, die Sache in Irak zum Laufen zu bringen. Ja, ein letzter Versuch noch und es gibt einen Strategiewechsel, die nennt sich Surge. Und zwar machen die Amerikaner Folgendes, sie ziehen keine Truppen ab, sondern sie stocken sie auf. Und sie schicken sie vor allem in das sunnitische Dreieck, also da, wo der Widerstand hauptsächlich beheimatet ist. Sie binden die Sunniten ein, also die ehemaligen Leute, die an der Baath-Partei dranhingen und so weiter, und die frustriert waren, die binden sie wieder mit ein, lösen also quasi Al-Qaida oder ISI aus diesem Umfeld, in dem sie sich bewegen konnten und sorgen dafür, dass ganz viele dieser Repräsentanten dieser sunnitischen Minderheit eingebunden werden in den Staat. Ja? Also das ist eine Mischung, man versucht, sie in den Staat einzubinden, konfessionelle Spannungen zu reduzieren, gleichzeitig mit massiver Gewalt gegen die verbliebenen Al-Qaida-Leute vorzugehen. Und wenn man sich die Statistik anschaut, es funktioniert. Also ihr seht, die Anschläge gehen ganz, ganz signifikant zurück, die zivilen Todesopfer gehen signifikant zurück und der Irak ist damit befriedet, aber für irakische Verhältnisse ist das ein unglaublicher Fortschritt. Also ISI ist zu dem Zeitpunkt tatsächlich marginalisiert. Bush tritt ab, Obama kommt an die Macht und Obama wird ja dafür gewählt, dass er aus dem Irak wieder rausgeht. Ja? Also er führt diese Strategie von Bush nicht weiter. Und zieht die amerikanischen Truppen ab. Es gibt auch mittlerweile sind ja keine amerikanischen Truppen mehr im Irak. Man hat sich mit dem Ministerpräsidenten von Irak, Nouri al-Maliki, den seht ihr da unten, nicht auf ein Besatzungsstatut einigen können. Und die Amerikaner gehen raus und im Ergebnis wird im Prinzip diese Politik, die ein Teil der Befriedung des Iraks war, nämlich diese sunnitische Minderheit einzubinden, wird jetzt wieder ad acta gelegt. Maliki ist selber Schiit, lehnt sich politisch stark an den Iran an. Iran ist für ihn ein wichtiger Bündnispartner und er marginalisiert die Sunniten eigentlich schon im Staatsapparat. Ja? Das passiert auf verschiedene Weise. Also er in seinem Kabinett und in wichtigen Stellen im Staat entlässt er die Sunniten, stellt keine mehr ein. Es werden Mitglieder von schiitischen Milizen, die bekannt dafür sind, dass sie Gräueltaten an Sunniten begangen haben, kriegen offizielle Posten im sunnitischen Dreieck als Sicherheitschefs. Ja? Also das sind Dinge, die sorgen für sehr, sehr, sehr viel Verbitterung unter den Sünden im sunnitischen Dreieck und ein Teil dieser Befriedung des Iraks, dass auch diese Minderheit einigermaßen zufrieden ist, geht damit flöten. Gut, so viel mal zum Irak. Syrien. Das ist ein Bild, das steht für den syrischen Aufstand. Die Bilder, wie ich es am Anfang gezeigt habe, diese Massenproteste in Hama, sind eher die Ausnahme. Die Regel in Syrien bei den Aufständen war, es gibt in den Vorstädten vor allem oder in Dörfern, in Kleinstädten auf dem Land, gibt es kleine Demonstrationen, in der Regel nicht auf freier Fläche, sondern wenn möglich in engen Straßen, in Häuserschluchten, um damit einen gewissen Schutz vor Beschuss zu ermöglichen. Ich werde jetzt nicht nochmal komplett rekapitulieren, was in Syrien passiert ist, also friedlicher Aufstand, ja. Prinzip keine Gewalt am Anfang. Der Punkt ist, Assad geht von Anfang an mit äußerster Gewalt gegen die Protestierenden vor. Wer mitgekriegt hat, was Mubarak gemacht hat, ja, also Schlägertrupps zu schicken auf den Tahrirplatz, Assad schickt direkt die Armee. Assad schießt von Anfang an auf Städte, die in denen große Demonstrationen stattfinden, mit Artillerie drauf, setzt von Anfang an Panzer ein und so weiter. Ja, das sorgt dafür, dass sich die Lage in Syrien auch rasch radikalisiert und ganz und viele Leute, viele Oppositionelle jetzt sagen, nein, wir können uns nicht, also das läuft, im März fangen die Proteste an, im August gibt es die erste offizielle Bewaffnung. Ganz viele Leute sagen, das kann so nicht weitergehen, wir können uns nicht einfach abschießen lassen. Viele Soldaten sagen, wir nehmen keine Befehle an, auf unsere Leute zu schießen, das machen wir nicht. Und viele Soldaten desertieren und es bilden sich verschiedene Grüppchen, bewaffnete Grüppchen, die sich unter dem Schlagwort Freie Syrische Armee sammeln und die mehr oder weniger erfolgreich erstmal gegen das Regime kämpfen und ziemlich schnell relativ große Teile von Syrien befreien. Ja? Die sind präsent in den Vororten der Hauptstadt, die größte Stadt Syriens, Aleppo, ein, sind präsent in beiden Teilen Syriens. Das ist ein Bild aus Homs. Homs wird als das Herz der Revolution bezeichnet, die Stadt, in der die Revolution am stärksten ist. Das ist ein Bild, das stammt aus einer von den Rebellen abgefangenen iranischen Drohne über Homs. Die haben sie abgeschossen und haben irgendwie die Bilder rausholen können. Also man sieht, es hat was Postapokalyptisches. Ja? So muss man sich das vorstellen, sehen mittlerweile große Teile von Syrien aus, in den Gebieten, in denen die Opposition stark ist, ständiger Beschuss mit Artillerie, ständiger Beschuss aus der Luft, Giftgaseinsätze und so weiter. Die Verzweiflung der Menschen in Syrien ist sehr, sehr groß. Ja? Und wenn Menschen verzweifelt sind, dann ist das natürlich immer ein Nährboden dafür, dass sich Menschen mit einfachen Antworten, die einfache Antworten bieten, einfache Lösungen bieten, natürlich relativ stark ausbreiten können. Die Syrer selber haben von Anfang an sich dezidiert an den Westen gewandt. Was man von Islamisten, von einer islamistischen Bewegung nicht erwarten würde, oder? Würdest du mir zustimmen vielleicht, ja. Die Syrer haben das landesweit dezidiert von Anfang gemacht. Sie haben gesagt, haben quasi die Werte, die der Westen vor sich herträgt und propagiert, aufgegriffen und haben gesagt, wenn ihr das ernst meint, dann müsst ihr uns helfen. Ja? Und die große Forderung an die USA war vor allem, setzt eine Flugverbotszone durch. Es darf nicht sein, dass Krankenhäuser und Schulen und so weiter bombardiert werden und Wohngebiete. Verhindert das. Ja? Man sieht schon Ende 2011, die Frustration ist schon damals spürbar bei den Syrern. Hier, man glaubt, also man hätte wahrscheinlich vor ein paar Jahren geglaubt, dass sowas möglich ist, aber es gibt anscheinend Araber, die sagen, unter Bush wäre, also mit Bush wäre es besser gewesen als mit Obama. Hätte wenigstens irgendwas gemacht, während Obama zögert. Also, das muss man im Hinterkopf haben, diese zwei Dinge. Enorme Zerstörung, enormes menschliches Leid und gleichzeitig keine Hilfe von außen. Verzweiflung breitet sich aus. Das ist der Moment, in dem sich jetzt Al-Qaida beginnt, in diesem Konflikt festzusetzen. Al-Qaida hatte eigentlich ein Problem mit dem arabischen Frühling. Weil was kann Al-Qaida gut? Al-Qaida kann Gewalt gut. Ja? Arabische Frühling war aber eigentlich ein ziviles Projekt. Ja? Sie haben da keinen Anknüpfungspunkt gehabt. Zawahiri, nach dem Tod von Bin Laden, der oberste Mann bei Al-Qaida, war darüber auch sehr frustriert. Ja? Man hat keinen Zugriff gekriegt auf diese Bewegungen. Al-Qaida hat nur in den Regionen Zugriff gekriegt, in denen Gewalt herrscht, weil das Business beherrschen soll. Ja? Das können sie gut, da haben sie was einzubringen. Und insofern gibt es Al-Qaida-Gruppen in Libyen, wo gekämpft wurde, und es gibt sie auch hier, in Syrien. In Syrien nennen sie sich zuerst Al-Nusra-Front. Das habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo genannt oder so gehört. Al-Nusra-Front heißt Front zum Schutz oder zur Rettung des syrischen Volkes mit vollem Namen. Und die sind sehr vorsichtig. Die kommen erstmal gut an in Syrien, weil da kommt jemand und hilft. Ja? Die schicken kampferprobte Leute, aus dem Irak von ISI, schicken sie an die Front, die sind gut bewaffnet, die sind ausgebildet, die können kämpfen, die haben keine Hemmung, Leute als Selbstmordattentäter an Kasernen oder Regierungsgebäude zu schicken, die kommen erstmal gut an und sie haben, das ist auch ein Element von islamistischer Bewegung, eine soziale Komponente, also sie versuchen direkt Essenslieferungen und so weiter zu organisieren in den Gebieten, in denen sie sich, festgesetzt haben. Ja. Diese Tatsache, dass sich jetzt Al-Qaida da festsetzt in Syrien, verstärkt erstmal den Moment oder das Gefühl, dass viele Syrer haben, weil der Westen sagt jetzt, in dem Moment, wo sich dann Islamisten oder Al-Qaida-Dschihadisten festsetzen in Syrien, sagen die, ja, es ist schwierig, die Leute zu unterstützen. Weiß man nicht, wenn man da Leuten hilft, in wessen Hände da irgendwelche Hilfe fällt, ja? Was, wie man hier sehen kann, auch für gewisse Frustration sorgt. Dass man sagt, ja, hier werden Leute abgestattet und ihr macht euch Sorgen darüber, ob irgendjemand ein Gewehr geliefert kriegt, das an die falsche Person geht oder so weiter. Ja? Darum macht man, das ist ein weiteres Moment der Frustration. Al-Qaida im Irak bzw. die Al-Nusra-Front schafft es, durch das starke Standing, das sie haben, relativ schnell große Teile von Syrien, von dem befreiten Gebiet, unter ihre Kontrolle zu bekommen. Unter anderem die Stadt Raqqa, die ist in Ostsyrien. Und jetzt muss man sich versuchen zu erinnern an diesen ideologischen Split zwischen Osama bin Laden und Zarqawi, den ich vorher im Irak genannt habe. Den gibt es nämlich jetzt in Syrien genauso. Innerhalb dieser Al-Nusra-Front gibt es jetzt einige, vor allem die Syrer, die sagen, hier geht es um Syrien, das ist ein syrisches Problem. Ja? Arabische Frühling, das sind alles nationale Bewegungen, die sich auf ihren Staat beziehen und die sagen, wir beziehen uns auch darauf, wir wollen Syrien verändern, wir wollen den Staat nach unseren Vorstellungen verändern. Die Leute, die aus dem Irak kommen, diese ISI-Milizen, haben aber eine andere Schlagrichtung, die sagen, Syrien ist uns egal, weil es sind moderne Nationalstaaten, damit haben wir nichts zu tun. Wir wollen das Kalifat wieder aufbauen. Ja, also wir wollen diese nationalstaatlichen Grenzen sprengen, wir wollen was ganz Neues. Und da gibt es jetzt einen Split. Die Leute, die sich weiter an die von Al-Qaida ausgegebene Linie halten und sagen, ihr hängt euch an die nationale Befreiungsbewegung quasi dran, dann seid ihr anschlussfähig, die laufen weiter unter dem Label Al-Nusra-Front. Alle anderen, und das ist die Mehrzahl dieser Al-Nusra-Front, die sagen, nee, jetzt geht es um das Kalifat, wir bauen jetzt einen neuen Staat auf, Syrien oder Irak ist uns völlig egal, die nennen sich aber jetzt ISIS, Islamischer Staat im Irak und Syrien, und die setzen in den Gebieten, in denen sie herrschen, das ist unter anderem Raqqa, eine Herrschaft nach ihren Maßstäben durch. Ja? Das kann man hier auf dem Bild sehen, das ist dieser Mensch, dem da gerade die Hand abgeschlagen wird, das ist ein ISIS-Kämpfer. Das ist ein ISIS-Kämpfer, der gestohlen hat. Und das ist die Strafe, die er dafür bekommt. Also seine Hand wird amputiert. In den Regionen, in denen ISIS jetzt herrscht, das sind Teile von Nordsyrien, vor allem auch von Ostsyrien, also an den Irak angrenzend, setzen sie Scharia-Gesetz durch und gehen massiv vor allem gegen Oppositionelle vor. Also zivile oppositionelle Leute, die Radiosendungen machen, die Zeitungen rausgeben, die Demonstrationen gegen so ein Recht organisieren, gegen die wird mit brutaler Gewalt vorgegangen und sie gehen auch gegen die Kämpfer von anderen Gruppen vor, ohne Skrupel auch gegen andere islamistische Gruppen. Ne? Also sie haben ein sehr starkes Gewaltregime, was sie da errichten. Ihr seht hier die grau unterlegten bzw. die schwarzen Punkte, das sind die Punkte in Syrien, bei denen der ISIS starken Rückhalt hat bzw. die sie beherrschen. Gut. Es ist so, dass das ein entscheidender Punkt ist. In dem Moment, wo ISIS nämlich ihre Macht hat und ihr versucht, ihre Regeln durchzusetzen, merken ganz viele der Syrer, die vorher eigentlich diese Al-Nusra-Front so erstmal begrüßt haben, das ist nicht das, was wir wollen. Also das kann es nicht sein. Ja? Und es geht, das ist Ende letzten Jahres, Dezember, geht der Ruf im Prinzip durch Syrien, jetzt muss man eine zweite Revolution machen. Nicht nur gegen Assad, sondern auch gegen ISIS. Und man sieht hier, das ist ein Hilferuf von Leuten aus einer Stadt, in denen Macher von oppositionellen Radios entführt wurden von ISIS. Und jetzt wird die Forderung, es muss jetzt endlich, es muss jemand intervenieren, entweder muss jemand was gegen ISIS machen oder es müssen sich jetzt alle Gruppen zusammenschließen gegen ISIS. Und seitdem tut die Freie Syrische Armee das, was sie so tut. Sie kämpfen gegen ISIS und ist sogar recht erfolgreich. Aus den meisten Teilen von Nordsyrien haben sie ISIS vertrieben. Sie sind mittlerweile nur noch in Teilen von Ostsyrien präsent. Jetzt zu dem, was aktuell passiert. Vor wenigen Wochen haben wir gesehen, ISIS marschiert im Prinzip bis vor Bagdad. Wenn man sich die Karte anschaut, dann sieht man natürlich, das hier ist sehr dünn besiedeltes Gebiet. Ja? Und diese gesamte Grenzregion zwischen dem Irak und Syrien, da ist schon längst kein syrischer Soldat mehr irgendwo an der Grenze. Da steht auch kein irakischer Soldat mehr. Die Grenze ist völlig durchlässig. Und die Ressourcen, die ISIS sich irgendwo in Syrien angeeignet hat, die wird jetzt wieder rübergetragen in den Irak. Und im Irak, da finden sie ein sehr günstiges Klima vor. Weil ich habe auf die Politik von Nouri al-Maliki vorher hingewiesen, von dem schiitischen Premier im Irak. Und der hat, ja, ähnlich wie er es hat, nicht genauso, aber ähnlich wie er es hat, hat er es zu tun gehabt mit einer sunnitischen Protestbewegung, ja, gegen diese Marginalisierung der Sunniten, die ich vorher angedeutet habe. Es gibt hier im Ostirak, in Fallujah und so weiter, da gibt es Protestcamps und Demonstrationen und so weiter, und er geht auch damit Gewalt vor. Ja. Also das heißt, die normalen sunnitischen Stämme, die da in der Region wohnen, die haben schon ein Problem mit Malik. Und das heißt, ISIS kann jetzt hier in der Region vorstoßen, indem sie gern gesehen sind als Kämpfer gegen die schiitische Zentralgewalt. Ja, jetzt würde ich auf drei Punkte eingehen. Was für Ziele hat ISIS, wie stark sind sie und wer unterstützt die überhaupt? Woher haben die ihr Geld? Ja, so, wo kommt es her? Und bei den Zielen kann man es relativ knapp machen, sie wollen ein Kalifat errichten. Ja? Also ein Staat, in dem quasi idealerweise gelebt wird wie vor 1400 Jahren und in denen es keine Trennung mehr gibt zwischen Staat und Religion, sondern dem Staat und Religion einzeln. Ja? Der Einzelne hat sich dem Staat völlig unterzogen, ist Eigentum des Staates und damit auch der religiösen Autoritäten, Durchsetzung von Scharia-Gesetz und so weiter. Bei der Stärke. Oft hat man sich gefragt, wie kann es denn sein, dass so eine Miliz plötzlich in wenigen Tagen durch den Irak durchtobt, ja, und bis vor den Toren von Bagdad steht und die halbe irakische Armee flieht irgendwie in Schaden. Es hat eher was mit der Kampfkraft der irakischen Armee und mit dem Image von ISIS zu tun, als mit ihrer tatsächlichen Schlagkraft. Wir haben Kämpfer im unteren fünfstelligen Bereich. Also ich sag mal, zwischen 10.000 und 15.000 Kämpfer. Damit ist sie keine also sie sind bei weitem nicht die größte Rebellen oder die größte islamistische Gruppe in der Region. Sie ziehen ihre Stärke eher daraus, aus dem Schrecken, den sie verbreiten. Ja? Also dass sie, wo sie auch sind, so eine Terrorherrschaft aufbauen. Die Frage ist, wer unterstützt die überhaupt? Weil wie kann so eine Organisation so schlagkräftig sein und so stark, wenn sie keine Unterstützung hat? Die Frage, wer unterstützt ISIS, hängt davon ab, wen man fragt. Ja? Wenn man jetzt Assad fragen würde, dann würde der sagen, das sind die Golfstaaten und die Zionisten. Israel und die Saudis. Ja? Die stecken da dahinter, weil ISIS hat ja den Plan, nicht zu stürzen. Wenn man Maliki fragen würde, würde er sagen, das sind die Golfstaaten, die dahinter stecken, weil die haben ja was gegen uns schicken. Wenn man einen syrischen Oppositionellen fragen würde, würde er sagen, da steckt Assad dahinter und der Iran. Ja? Die stecken da dahinter. Assad würde wahrscheinlich auch noch sagen, okay, die Türkei hat da auch noch ihre Finger mit drin. Es ist an allem, ja, an bestimmten Punkten ist ein bisschen was dran, aber auch wieder nichts. Ja? ISIS ist eigentlich eine sehr, sehr selbstständige Organisation, die im Sinne von Interessenpolitik von verschiedenen Seiten für ihre eigenen Interessen genutzt wird, aber nicht gesteuert oder so irgendwie. Ja? Die sind schon ein sehr selbstständiger Akteur. Die Saudis, die verfolgen das, was gerade im Irak passiert, natürlich mit Freude. weil die sehen, es gibt da eine kleine Gruppe, die macht diesen Schiiten, die am Iran dranhängen, der Erzfeind, die machen den Feuer unterm Arsch. Ja? Das gefällt den Saudis, aber gleichzeitig haben sie ein Problem damit, weil ISIS hat auch die Saudis als Feind benannt. Also die würden auch deren Herrschaft nicht akzeptieren. Ja? Aber instrumentelles Verhältnis. Türkei nutzt ISIS, weil die tun ihnen den Gefallen, bekämpfen die Kurden, wenn die Kurden, die ihre eigene Autonomieherrschaft in Nordsyrien und im Irak etablieren wollen, und sagen, ja, können wir für unsere Dienste nutzen, machen wir die Grenzen auf, lassen wir die durchgehen. Ja? Wir unterstützen die nicht, wir steuern nicht, aber wenn sie dann den Kurden ein bisschen Ärger machen, ist uns ganz recht. Ja? Haben aber selber natürlich trotzdem ein Problem damit, weil die haben natürlich auch den Anspruch, dass nicht Erdogan und die AKP regiert, sondern dass der Kalif regiert in der Türkei. Ja? Assad oder der Iran haben auch profitieren von ISIS und haben auch ein Interesse daran, dass es diese Gruppe gibt, weil die machen zwei Dinge. Einmal töten sie Oppositionelle, beschäftigen die Freie Syrische Armee massiv. Also in diesem Jahr, in den 7 Monaten, sind ungefähr 7000 Kämpfer der syrischen Rebellengruppen gefallen im Kampf gegen ISIS, ja, weil sie die an allen Fronten bekämpfen. Gleichzeitig hilft ISIS natürlich, die Erzählung, die Assad über den Konflikt hat, wahr werden zu lassen. Assad hat von Anfang an gesagt, das sind keine Leute, die Demokratie wollen, das sind Islamisten, das sind Terroristen. Was ich hier mache, ist ein Kampf gegen den Terror. So, wenn man solche Bilder sieht, wie ich sie gerade vorher gezeigt habe, Leute werden die Hände abmontiert, das bestätigt sämtliche Voraussagen, die Assad hatte, ja, oder gemacht hat. Gesagt, ja, das seht ihr ja. Das sind solche Terroristen, jetzt seht ihr es ja. Ja? Also er hat einen Nutzen davon, weil sie natürlich das Bild, was er vorher sowieso schon gezeichnet hat, weil es total bestätigt wird durch das, was ISIS letztendlich tut. Gut. Ein Punkt, Finanzierung, genau, wollte ich noch kurz was sagen. Die Frage ist, woher kriegen die ihr Geld? Die kriegen ihr Geld von keinem Staat. Ihr werdet in vielen Zeitungen ab und zu mal lesen, oder, also vor allem aus der Linken, muss ich sagen, kommt der Kommentar. Ich habe gerade wieder eine Presseerklärung gelesen, Jan van Aken von der Linken im Bundestag sagt, ja, das, die Saudis, die liefern dir Panzer und die geben sie jetzt ISIS, so ungefähr, ja, unmöglich. Damit unterstützt ja die Bundesregierung auch ISIS. Völliger Quatsch. Also die Saudis haben selber ein Problem damit, die haben ISIS auf eine Terrorliste gesetzt und die verbieten, dass ISIS finanziert wird irgendwie. Ja, die haben ein Problem damit. ISIS finanziert sich durch verschiedene Dinge. Einmal Fundraising. Ja? Man kann ja heute Filme mit Fundraising organisieren und so weiter. ISIS macht auch Fundraising. Die machen Werbung in sozialen Medien und die kriegen von Privatleuten, von Wohlhabenden aus dem Golfstaat, vor allem aus Kuwait, auch aus Saudi-Arabien, aber nicht zum Staat, organisieren, die sich spenden. Die haben eine sehr gute Medienarbeit, ISIS. Sie erheben Steuern in den Gebieten, in denen sie herrschen. Sie verkaufen Öl. ISIS hat zufälligerweise alle Ölfelder in Syrien besetzt und auch ist gerade im Irak dabei, das zu tun. Verkauft übrigens Öl an den Herren hier unten. Also Assad kauft Öl von ISIS. Daraus beziehen sie ihr Geld. Sie stehlen Kunstschätze in den Gebieten, in denen sie, oder archäologische Artefakte in den Regionen, in denen sie herrschen, verkaufen die. Und, was man nicht unterschätzen darf, sie verdienen ihr Geld mit Kidnapping, mit Entführungen. Ich habe mir mitgekriegt, dass es mittlerweile sehr schwierig für Journalisten aus Syrien zu berichten, weil eine unheimlich große Gefahr besteht, entführt zu werden. Das ist ISIS. Die verdienen ihr Geld mit Entführung. Ja? Die Franzosen scheinen gerade ganz gut zu zahlen. Also für 3 Journalisten haben sie einen 2-stelligen Millionenbetrag gekriegt. Das können sich die westlich orientierten Rebellengruppen nicht leisten. Ja? Weil das würde ja den Werten, die sie vor sich hertragen, widersprechen. ISIS hat damit gar keine Probleme. Ja. So viel zur Finanzierung. Und sie haben jetzt im Irak auch die Zentralbank in Mosul eingenommen und haben damit wohl auf einen Schlag knapp 500 Millionen US-Dollar erbeutet. Also es scheint gerade eine der wohlhabendsten Dschihad-Gruppen eben in der Region zu sein. So, jetzt zur Frage Perspektiven. Was wäre denn zu tun? Ich persönlich habe die These, dass solche Bewegungen ISIS unter bestimmten Bedingungen überhaupt nur aktiv und wirkungsmächtig werden können. Und diese Bedingungen sind fehlende Staatlichkeit, also es muss ein Machtvakuum geben, Anderer Punkt, ja, also viel Staatlichkeit. Anderer Punkt, es muss interkonfessionelle Spannungen geben, ja, wo sie dann mit ihrer Ideologie reinstoßen können. Und es muss Gewalt die Form der Auseinandersetzung sein. Ja? Das sind die drei Bedingungen, die sie haben. Jetzt ist die Frage, was kann man tun, um dafür zu sorgen, dass diese Bedingungen nicht mehr gegeben sind. Ich habe hier mal ein paar Bilder mitgebracht, die für Optionen stehen, die ich für falsch halte. Obama kooperiert mit den Saudis. Die Saudis sind, ja, wenn man jetzt vom arabischen Frühling als einer Revolution spricht, dann sind die Saudis eigentlich schon der Ort der Reaktion auch, ja, in der arabischen Welt. Und die sponsern natürlich auch gezielt sunnitische Gruppen und schüren konfessionellen Hass. Also mit den Saudis zu kooperieren oder die als Teil der Lösung in der Region zu sehen, hielt ich für falsch. Gleichzeitig wird hier gerade auch kolportiert in den Medien, man müsste jetzt mehr mit dem Iran zusammenarbeiten, weil der Iran könnte ein produktiver Partner bei der Lösung der Krise im Irak sein. Das halte ich für genauso falsch, weil der Irak ist selber eine der Gruppen, die konfessionelle Spannungen in der Region schüren. Wenn wir an Dschihadismus denken, dann denkt man an Al-Qaida und so weiter im Irak. Die meisten Dschihadisten kämpfen auf der anderen Seite, die kämpfen auf der Seite von Assad. Die Hezbollah wird vom Iran gesteuert, kämpft in Syrien. Iranische Revolutionsgarden bilden die syrische Armee aus, kämpfen dort. Es gibt ganz viele schiitische Milizen, die jetzt gerade wieder zurückziehen in den Irak, die auch als Freiwillige in Syrien kämpfen. Also von daher, der Iran ist jetzt keine Partei, genauso wenig wie die Saudis, die für ein friedliches Miteinander von verschiedenen Ethnien und Konfessionen eintritt, sondern die eher Teil des Problems ist. Und genauso wenig würde ich sagen, ist auch jemand wie Assad, der sich zwar immer als der Kämpfer gegen den für den Säkularismus und gegen den Terrorismus ausgibt, ein Partner, weil er ist natürlich mitverantwortlich für die Situation, die jetzt existiert und überhaupt erst die Rahmenbedingungen geschaffen hat für das, was gerade passiert. So, ich habe mir überlegt, was wären denn, wenn das die falschen Leute sind, die man unterstützen könnte in der Region, was wären denn die Leute, die Unterstützung verdient hätten? Also was sind die Leute, die Staatlichkeit garantieren können, die sich gegen konfessionellen Hass engagieren und die eine Perspektive wohlgemerkt bieten können für zivile Lösung von Problemen. Also ein Staat, der nicht auf nackter Gewalt gegründet ist. Und da gibt es verschiedene Gruppen. Also es gibt, ihr werdet sehen, ich habe immer wieder hier Fotos gehabt, hier aus diesem kleinen Dörfchen Kafran Belkom, das sind Leute, die mit sehr viel Wissen, mit sehr viel Wissen, jede Woche seit über drei Jahren demonstrieren. Und also die Leute, die tatsächlich sagen, wir haben uns noch nicht anstecken lassen von diesem Sektierertum und vom Konfessionalismus und wir wollen tatsächlich Staaten schaffen, in denen einfach alle Menschen vernünftig miteinander leben können. Die gibt es auch immer noch in Syrien und die gibt es auch im Irak. Es gibt bewaffnete Kräfte, die den Gruppen nahestehen. Also da werden einmal zu nennen verschiedene Gruppen von dieser Freien Syrischen Armee, die gegen ISIS kämpfen, die gegen Assad kämpfen. Da habe ich jetzt auch gehört, dass Obama wohl mal wieder angekündigt hat, die auch stärker zu unterstützen. Das wäre meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass diese Leute effektiv ausgerüstet werden, damit sie die Bevölkerung schützen können und eine gewisse Form von Staatlichkeit wiederherstellen können in den Regionen, in denen sie aktiv sind. Und wir haben unten eine ganz wichtige Kraft in der Region, das sind die kurdischen Peschmerga, die man unten sieht, die sowohl im Irak als auch in Syrien es schaffen, in den Gebieten, in denen sie herrschen, ich will das jetzt nicht irgendwie glorifizieren, aber relativ vernünftige Lebensbedingungen zu schaffen, Möglichkeiten von Partizipation schaffen und tatsächlich auch mit voller Kraft gegen ISIS und gegen die Islamisten kämpfen. Mein Fazit wäre, wenn die Politik den Fehler macht, sich mit den Leuten weiter zusammenzutun, die ihr auf der vorigen Folie gesehen habt, also mit den Saudis, zu versuchen, die Probleme zu lösen, mit dem Iran zu versuchen, die Probleme zu lösen, oder jetzt auf Assad einschränken, das wird die Probleme in der Region nicht lösen. Der Westen hat die Tendenz, Europa, die Amerikaner haben die Tendenz zu sagen, wir wollen Stabilität in der Region und da sind wir bereit, uns mit repressiven Regimen zu engagieren. Ich glaube, das ist der falsche Weg. weil in repressiven Systemen werden Probleme nicht auf zivile Art und Weise gelöst, sondern auf gewalttätige Art und Weise. Ja? Das etabliert quasi die Verkehrsform Gewalt schon mal. Wenn man sich dazu entschließen würde, moderate Oppositionelle in Syrien zu unterstützen oder die vernünftigen Leute im Irak, die sagen, es muss eine Einheitsregierung geben, es muss einen gemeinsamen Staat von allen Konfessionen, allen Ethnien geben. Wenn man die Kurden in ihrem Kampf unterstützt oder auch die moderaten Rebellen in Syrien, dann bin ich der Meinung, gibt es eine Chance für den Aufbau von Strukturen, die solchen Milizen wie ISIS oder solchen Phänomenen keine guten Lebens- und Wachstumsbedingungen bieten, und unter der Bedingung könnte man dieses Problem lösen. Meiner Meinung nach ist es völlig offen, in welche Richtung es geht. Es hängt jetzt tatsächlich ganz viel davon ab, wie die Weichen gestellt werden von der Politik in dem Fall.